Zeit her mit den Studien. Und wir wollen mehr. Es ist einige Zeit her. Da begann hier mit den Studien. Und wir wollen mehr. Und wir wollen mehr. Also kommt näher und näher. Heute ist eine Zeit, in der alles langsam aus den Fugen gerät. Wir haben den Irrtum vieler Leute in unseren Studien belegt. Denn worum es sich dreht, weiß heute kaum noch ein Mensch. Ich will versuchen zu erklären, mein Name ist Stefan Jentsch, geboren in eine Welt, die für Fortschritt und bequemes Leben steht. Ersatzbefriedigung schafft, sodass kaum noch einer fragt nach Spiritualität. Brücken werden gebaut, doch führen sie uns nicht zusammen. Die Leute werden immer mehr, ein anderer wohnt direkt nebenan. Wir siedeln immer dichter und sind doch noch viel zu weit voneinander entfernt. Das ist fast schon Schmerz, nehmen wir unsere Fügung nicht ernst. Existiert ein roter Faden, der wird uns durch unser Leben leiten. Der immer und überall mit auf unserem eigenen Wege schreitet. Wie kann man für sich selbst immer richtig handeln und positiv durch die Welt ein Teil des Ganzen wandeln? Ja, es gibt so viele Fragen, so vieles, was noch offen ist. So viel zu entdecken, so reich auf meiner Welle, auf meinem Schiff. Mit an Bord ist Tobi Herrmann und ein paar ausgewählter Gäste, die ich damit meine, wissen schon, was ich an ihnen schätze. Wir alle zusammen reisen Richtung Zukunft und fragen uns, was wird. Niemand von uns weiß wirklich, wohin er geht, die Reise führt. Und doch wollen wir alle wissen, was sich in ihnen noch verbirgt. Deshalb geht es stets voran, auch damit, wenn es um uns gefriert, irritiert. Durch den Lauf des Lebens bleiben wir zusammen und denken oft an damals, als wir unsere Reise begannen. Wir denken oft daran, als wir unsere Studien begannen. Sehen unsere Umgebung heute von allen Seiten an. Wir wissen, da hat sich was getan, wo doch in uns drin. Spüren wir, hat sich was verändert, doch wissen wir nicht wohin. Wir denken oft daran, als wir unsere Studien begannen. Sehen unsere Umgebung heute von allen Seiten an. Wir wissen, da hat sich was getan, wo doch in uns drin. Spüren wir, hat sich was verändert, doch wissen wir nicht wohin. Immer noch ist die Zeit, in der alles langsam aus den Fugen gerät. Erneut haben wir den Irrtum vieler Leute in unsere Studien belegt. Denn es gibt einiges mehr im Leben als das ständige Arbeiten. Viel mehr noch als ein Streben nach ständig neuen Sparmöglichkeiten. Ja, wo der Horizont endet, da geht das Leben doch erst los. Es wartet eine wunderbare Welt, die Vielfalt aller Dinge scheint riesengroß zu sein. Also werdet wieder offen, versteift euch nicht auf eine Sache. Jeder einzelne Tag hat mehr zu bieten als eine blöde Menschenmasse. Und für mich geht's auch darum, wahre Texte zu schreiben. Zu sein, wie man ist, nicht bloß zu scheinen, wie ein Stern, der nicht mehr da ist. Denn sonst ist es ganz schnell passiert, dass man sich in der Masse verliert, sich selbst nicht erkennt, verleugnet und auch unwichtiges Zeugs produziert. Man verziert sich sein Leben nur noch mit teuren Statusverboten. Denkt, man hat es geschafft, den Keller voll mit schwarzen Kohlen. Nur wie kann man so denn wirklich glücklich sein, ohne sich selbst einmal zu kennen? Ich erhalte mir wahre Dinge im Leben, um mich wirklich reich zu nennen. Ich finde es schade, dass es so viele Leute gibt, die es einfach nicht verstehen wollen. Teilweise zu dumm oder zu beschäftigt, so der Wahrheit entgehen wollen. Viele werden jetzt sagen, mir geht's doch gut und tut die Wahrheit oft nur weh. Doch ich muss sagen, dass mich nicht so sehr schmerzt, wie wenn ich euch so sehe. Kläglich fragend, doch noch viel zu viel Angst vor dem Ergebnis. Lasst euch in eure Gedanken treiben und fühlt ein neues Erlebnis. Oder seid ihr damit zufrieden, dass die Biologie unser Bauplan erforscht? Wir müssen uns alle aufmachen, unsere Brücken zueinander sind doch eher morsch. Wir müssen uns alle aufmachen, unsere Brücken zueinander sind doch eher morsch. Wir denken oft daran, als wir unsere Studien begannen. Sehen unsere Umgebung heute von allen Seiten an. Wir wissen, da hat sich was getan, wo doch in uns drin. Spüren wir, hat sich was verändert, doch wissen wir nicht wohin. Wir denken oft daran, als wir unsere Studien begannen. Sehen unsere Umgebung heute von allen Seiten an. Wir wissen, da hat sich was getan, wo doch in uns drin. Spüren wir, hat sich was verändert, doch wissen wir nicht wohin.